herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Uncasts. Episode 251 ist heute angesagt mit dem schönen Titel Die Zeit bringt die Wahrheit. Ja, genau. Und das bezieht sich auf Cyanogen. Ja, dazu gleich mehr in den Themen. Dann News natürlich wieder jede Menge. Die Community war auch wieder aktiv. Und die App der Woche. Diesmal eigentlich eine App, die schon letzte Woche mit dabei war. Aber ich konnte es nicht lassen, diesmal das tatsächlich als App der Woche zu machen. Dann sage ich auch noch genaueres dazu. Ja, Thema Microsoft will es einfach machen für Android-Apps. Das habe ich jetzt hier letzte Woche mit Verwunderung gelesen. In der Tat ist es so, dass Windows 10 auch Android- und iOS-Apps zu, naja, sagen wir mal, nutzen kann, ja, mit nur geringen Änderungen an Code, an dem Code von Entwicklern. Also es ist auf jeden Fall nicht so, dass es hier so eine Art Emulator oder sowas gibt, aber ja, es ist so, dass der Code angepasst wird, dass die die Portierung ganz ganz einfach sein werden. Ja, im Prinzip ist der Code soweit kompatibel. Das Problem sind eben die APIs und da hat Microsoft dann einige Tools oder hat Microsoft dann einige Tools bereit, die das Switchen von den Google APIs zu den Microsoft APIs relativ einfach machen. Das ist also das, worum sich die Entwickler dann noch kümmern müssen. Und das bedeutet, dass dann zum Beispiel statt den Google-Diensten eben die Microsoft-Dienste wie Cortana, Xbox Live, Holograms und Live-Tiles und so weiter genutzt werden, statt eben jetzt beispielsweise Google Now, ja, oder der Google Play, der Gaming-Service, der Google Play-Game-Service, ja, und so weiter und so weiter. Also die fliegen dann raus und werden dann durch Microsoft-Dienste ersetzt. Ja, wo hat man das denn schon gehört? Genau, von Cyanogen. Genau, die haben nämlich auch angekündigt, sie wollen genau dasselbe machen. Ja? Sie befreien Android von Google, ja, indem sie Microsoft-Produkte mit einbinden. Ja? Also genau das, statt Google Search, Bing, statt Google Now, Cortana und so weiter und so weiter. Diese Geschichten. Und da ist doch, also Nachtigall, ich höre dir trapsen, sage ich da nur, ja. Das ist eigentlich jetzt ziemlich offensichtlich geworden, diese Strategie. Microsoft hat dies geplant, dies vorbereitet und Cyanogen, die haben hier die in die Fanfare geblasen, um das Ganze anzuheizen. Und es ist ja kein Geheimnis, dass Microsoft und Cyanogen hier sich offenbar sehr, sehr grün sind, und das heißt für mich hier ganz klar, dass das eine mit dem anderen zusammenhängt. Möglicherweise soll hier auch Android aufgespaltet werden. Das wird wohl nicht so klappen, denn Android ist schon lange aufgespaltet, und zwar mehrfach, ja. Jetzt könnte man zwar sagen, okay, aber wenn Microsoft so ein großer Riese hier was anstoßt, dann ist das gefährlich. Sicherlich darf man Cyanogen und Microsoft auch nicht unterschätzen. Ja, das wird Google auch sicherlich nicht machen. Auf der anderen Seite haben wir heutzutage auch Amazon bereits, die ja ihren eigenen Fork von Android schon lange in Benutzung haben, nämlich das Fire OS, das auf Kindle Tablets und auf dem Kindle Phone läuft. Und das hat eben den Markt auch nicht so gespalten, und das, obwohl Amazon so riesig ist. Ja. Also da muss man mal jetzt genau schauen, wie das dann weitergeht, und ich bin mir ganz sicher, dass Google da auch ganz genau hinschauen wird, wie das weitergeht. Ja, im Prinzip ist das die Auflösung, warum Cyanogen Mod die Community dermaßen verraten hat, ja, und hier diesen Schwenk von Open und freie Alternative und zu Google, ja, die immer wieder gesagt oder früher gesagt haben, da war es ja noch nicht Cyanogen als Firma, sondern da war noch der eigentliche Urentwickler da dabei, ja. und die haben ja dann ihr keine Gelegenheit ausgelassen, um zu betonen, dass ihre Open Source Software hier das Herzstück bildet. Und jetzt das hier mit Microsoft-Diensten zuzupflastern, das haben wir ja schon mal gesagt. Und wenn ich mir so angucke, die Stimmen im Internet, so sind so ziemlich alle sauer aus der Cyanogen-Community. Und die Leute, die das, die meisten Leute, die das verteidigen, sind eben jetzt Neulinge, die jetzt sich erhoffen, endlich Google fertig zu machen, ja, und sei es auch mit Microsoft-Hilfe. Sicherlich wird auch Cyanogen hier seine Käufer finden. Da habe ich überhaupt keine Bedenken. Ja. Aber ob das in einem Rahmen passieren kann, der auch nur annähernd interessant ist für das Ökosystem Android, das wird sich dann noch zeigen. Was Microsoft macht, gibt natürlich Cyanogen da gewollt oder ungewollt ziemliche Rückendeckung mit dieser Ankündigung, und da kann man auch mal gespannt sein, was das denn nun jetzt wirklich letztendlich heißt. Ja. Interessant ist dabei natürlich auch noch, dass iOS ebenfalls genannt wird. Jetzt darf man aber nicht vergessen, dass Microsoft Aktienanteile hat, und zwar nicht wenige, an Apple. Ja, das darf man nicht vergessen. Von daher ist diese Idee, ja, Moment mal, ne? Apple ist doch immer so gegen, da darf, und das ist tatsächlich wahr, darf auf einer Zielseite in einer iStore, in einer App Store App, ja, bei iOS darf keine Zielseite verlinkt sein, die Android erwähnt. Wenn das gemacht wird, dann fliegt die App aus dem App Store raus. So verrückt ist man bei Apple bereits. Ja, so unglaublich. Das ist eigentlich ein Fall für die Gewerbeaufsicht. Ja, aber gut, okay. Ja, na, so ist es nun mal. Und jetzt soll Apple zugucken, wie Microsoft offiziell sagt, dass hier die iOS-Apps ganz einfach portiert werden können. Da sind wir mal gespannt, wie das denn aufpasst wird. Allerdings, wie gesagt, durch den großen Anteil an Microsoft, von Microsoft an Apple, denke ich, dass man sich da vielleicht sogar schon hinter den Kulissen geeinigt hat und dass das eben geduldet wird dann. Jedes Mittel ist ja recht, um Android fertig zu machen. Ja, Apple. Ja, so. Man dachte ja immer, nach dem Ende der Steve Jobs-Ära wird es vielleicht besser, hier nichts mehr mit dem thermonuklearen Krieg, ja, sondern es wird jetzt Friede, Freude, Eierkuchen zwischen Google und Apple geben, aber weit gefehlt. Es scheint sich hier außer ein paar kleinen Signalen doch nicht wirklich viel getan zu haben. Das hier ist ein Angriff auf das Ökosystem von Android, ein ganz starker, der aber im Moment, so wie es aussieht, kaum Chancen hat. Ja. Hier wird versucht, ein totes System. Das muss man ganz klar sagen. Ja, ich weiß, der Markus, der wird mir jetzt hier widersprechen, wahrscheinlich, weil er halt das mit dem Windows Phone gar nicht so übel findet. Windows Phone ist tot. Töter als tot. Ja, Ende. Das kann man ganz klar sehen, die Marktanteile sind sogar schon wieder rückläufig. Was soll das? Das ist vorbei. Microsoft hat verloren. Noch nicht mal die Spur von einer Chance gehabt. iOS und Android hat alles weggedrückt. Da bleibt gar nichts mehr an Platz für Microsoft. So, und jetzt kommt hier Microsoft und sagt, hier, Moment, aber jetzt bringen wir Windows 10, das neue Mobile-System, was ja auch dann wieder ein Desktop-System ist, und wird auch noch lustig werden, wird hier Android und iOS abspielen können, also nutzen können. Und damit, ja, sind ja alle App-Probleme beseitigt. Nein, noch lange nicht. Erstmal müssen die Entwickler ihre Apps anpassen. Auch wenn das sehr, sehr einfach ist, ist die Frage, ob und wie viel Zeit und Geld die Entwickler investieren werden, um auf ein totes System, ja, ihre App zu portieren. Ja. Man kann zwar sagen, okay, ja, Windows 10 ist ja dann ein neues System und da werden die Entwickler sicherlich daran denken, ja, wenn es nicht so viel Arbeit ist. Klar, natürlich. Aber was hier den Leuten suggeriert wird, ist, alle iOS-Apps und alle Android-Apps gibt's auch auf Microsoft. Gibt's auch bei Microsoft. Da muss ich sagen, mal kurz gelacht. Ja, das wird die Leute sehr enttäuschen, wenn sie dann kommen und finden die Apps eben nicht bei Microsoft für Windows 10 und sie finden eben, wenn die Apps dann anders aufgebaut, ja, beziehungsweise mit anderen Diensten, ja, dann werden auf einmal Apps, die besonders gut sind, weil sie vielleicht auf der Google-Suche basieren oder auf Google Maps, ja, dann kriegen die irgendwas anderes vorgesetzt, die Leute, und dann ist auf einmal das eine Katastrophe, ja, weil die auf einmal eben, was weiß ich, Bing-Ergebnisse bekommen und dann nur noch mit dem Kopf schütteln. Was soll das? Und ich weiß nicht, da wird die Enttäuschung auch noch ziemlich groß sein, denke ich. Zumindest für die Leute, die erwarten, dass sie jetzt dann iOS und Android-Apps nutzen können. Gut, also ich möchte gar nicht so gegen Microsoft schießen, weil ich finde immer noch, dass die Idee eigentlich ganz gut ist. Nur Zeit und Geld investieren momentan für Microsoft würde ich noch nicht mal einen Penny investieren. Ja? Und genau das wird wahrscheinlich auch das Problem sein. Ja? Und dann ist natürlich die Frage, mit der Software, vor allem mit den iOS-Apps, wie sieht das aus? Ich kann mir das noch ehrlich gesagt, bei Android kann ich mir das relativ einfach vorstellen, ja. Aber bei iOS-Apps, da werden wir mal sehen, also wenn es da keine richtige Zusammenarbeit gibt zwischen Apple und Microsoft, ja, dann wird das aber nichts. Aber wie gesagt, ich denke, möglicherweise ist da was. So, wo ist denn jetzt der große Vorteil von Windows 10? Weil man jetzt iOS und Android-Apps zusammen nutzen kann. Ich meine, Microsoft-Apps gibt es eh keine oder kaum. Was gibt's denn da exklusiv, ja? Also, kann man vergessen. So. Und wo ist da jetzt eben der große Anreiz, ein Nicht-Android-Phone zu kaufen, ja? Oder sagen wir mal so, einer von den ganz wenigen Geräten, die eben Microsoft Windows 10 dann drauf haben, ja? Oder eins von den vielen hundert Geräten, die zur Auswahl stehen, für jeden Geldbeutel, ja, für jede Anwendung, was zu bekommen ist, ja, von was weiß ich, Miniscreens, ja, bis zu was weiß ich, 9 Zoll Handys, ja, 9 Zoll Handys, wie ich dann sag. Nein, das sehe ich überhaupt keinen Vorteil daran, ne? Also ich bin da noch sehr, sehr skeptisch. Aber gut, ich habe mich schon öfters mal getäuscht bei solchen neuen Sachen. Letztes Mal nicht. Da habe ich auch ja von Anfang an gesagt, dass da Windows keine Chance hat auf dem Markt mit den Geräten. Auch der Kauf von Nokia war ja dann auf einmal war innerhalb von kurzer Zeit ein Desaster. Ja. Und das war irgendwie klar. Das hier ist jetzt nicht mehr ganz so klar mit dem Windows 10, weil eben das hier so propagiert wird. Die Ernüchterung wird kommen und dann wird sich zeigen, ob die Markteinteile tatsächlich gesteigert werden können, signifikant gesteigert werden können. Denn momentan ist Microsoft bei so zwischen 3-4%. Ja, das ist ja nix, ne? Und ich glaube, Android ist momentan so um die 70%, ja, und der Rest ist dann für iOS. Ja. Und ich bin auch noch nicht ganz der Überzeugung, vielleicht ist Apple so arg in dem Hass gegen Android verfallen, dass sie vielleicht tatsächlich das dulden werden mit diesen Apps bei Windows 10 und denken, ja, dann wird der Android-Markt dadurch zerstört. Was natürlich passieren kann, ist, dass die Leute nicht statt Android auf Windows Phones umschwenken, sondern statt iPhones auf Windows Phones. Ja, ja, das wäre dann natürlich ein Schuss in den Ofen. Ne? Mhm. Nun klar. Aber jetzt sieht man eben, der Kreis schließt sich, Cyanogen nutzt das, was eben Microsoft jetzt angekündigt hat, haben die bereits auch angekündigt. Und damit ist eigentlich hier klar, die Mini-Verschwörung ja, gegen Android. Ja, ich wollte eigentlich heute als Titel machen, der Verrat. Ja, aber ehrlich gesagt ist das, was CyanogenMod macht, momentan so unwichtig geworden, weil sie den kompletten Rückhalt in der Community verlieren. Das ist so unwichtig geworden, dass es eigentlich schon unsinnig schwer, sich über den Verrat aufzuregen, den CyanogenMod an der Community begangen hat, ja, sondern eher darüber, sich zu wundern, wie Microsoft es denn unter einen Hut bringen will mit diesen iOS und Android-Apps. Schauen wir mal. Tom, jetzt gehe ich mal zu den News weiter. Vielleicht hat sich das ja mit den mit diesen Android-Apps, zumindest mal für High-End-Apps, ja, bald erledigt. Denn Google ermöglicht die Alternative, Dart zu nehmen statt Java. Hm? So sieht das aus. Normalerweise ist es so, dass Anwendungen, die nicht ganz so viel Rechenleistung brauchen, also zum Beispiel keine Spiele, ja, die werden ja in Java programmiert. Ja. Und dadurch sind die ein bisschen träge. Das merkt man jetzt oft. Ja. Wesentlich schneller und effektiver ist Dart. Ja. Das ist ein komplett neuer Weg, um Android-Apps zu schreiben. Ja, das lässt sich sehr schwer beschreiben, sehr schwer in Worte fassen. Ja. Aber sagen wir mal, das ist eine Art Entwickler-Kit, das eben nicht mehr auf Java basiert. Ja. Und das wird jetzt offenbar ziemlich schnell gefördert, integriert und wird wohl Java bald ablösen in manchen Bereichen. Ja, die Dart-VM, das wird sich mal echt zeigen, wie das da umgesetzt wird. Letztendlich werden dann natürlich umfangreiche Änderungen noch erforderlich sein. Allerdings könnte es durchaus auch, also ohne dass jetzt hier schon wieder ein neues System auf dem Markt kommt, ein neues Android-System, könnte das durchaus trotzdem funktionieren, ja. Aber da möchte ich jetzt gar nicht weiter drüber spekulieren. Nur es ist, eine Umstellung ist möglich. Ja. Bin zwar immer noch der Meinung, man hätte von Anfang an auf Python setzen sollen und nicht auf Java. Das hat man ja auch dann, da hat man ja auch dann die Quittung bekommen mit der riesen Gerichtsverhandlung von Sun, ja, die dann auch ihren Anteil haben wollten, so wie alle, die nichts Eigenes auf die Beine stellen können und dann ein Stück vom Kuchen abhaben wollen. Und da gab es eben auch Konflikte und nun haben wir eben dasselbe, was vielleicht auch passieren wird jetzt mit diesen Apps, die auch auf Windows 10 laufen wollen. Ja, und ich, wenn jetzt hier Dart einschlägt oder Dart als Standard genommen wird, dann war es das erstmal wieder. Ja, mit der zumindest mal mit der kurzfristigen Portabilität zu Windows 10, denn dann muss Microsoft wieder neu reagieren und muss eben ihre Sachen umstellen auf Dart. Dart heißt nicht, dass es dann auf einmal nur noch Android gibt, sondern im Gegenteil, eigentlich ist Dart offener, ja, als Java. Wobei ich da jetzt, wie gesagt, von einem Entwicklerkit an sich spreche, mit der Möglichkeit, eben Programme ohne Java zu programmieren. Ja, genau. Aber auf jeden Fall wird das da ziemlich schnell sein. Hier, wie gesagt, gibt's große Probleme. 60 Hertz ist so immer da der, oder 60 Frames pro Sekunde ist immer so dieser Maßpunkt, wo man sagt, ja, das ist super flüssig. Ja, 60 Frames pro Sekunde, das muss sein, dann fühlt sich das alles super gut an. Mit Dart ist es möglich, bis zu 120 Frames pro Sekunde zu erreichen. Ja. Das ist zwar so nicht machbar, weil die meistens schon eben vom Display her nur 60 Hertz verarbeiten können, aber zumindest mal ist es ein Zeichen dafür, dass es ziemlich schnell geht und dann werden solche Lags, die immer wieder mit Java-Applikationen auftreten, endgültig der Vergangenheit angehören. Das wäre natürlich ein Vorteil, ganz davon abgesehen, dass Microsoft dann hier nochmal von vorne anfangen kann mit der Portierung von den Apps. wer weiß, was da alles dahinter steckt. Auf jeden Fall, Google Start ist ziemlich interessant und wird wohl mittelfristig Java ablösen bei Android. So, das LG G4, ja, das wurde in einem ganz, ganz tollen Video übrigens präsentiert, ja, und das zeigt auf jeden Fall eins, dass die Kamera sehr, sehr wichtig wird bei diesem Phone, ja, sehr, sehr wichtig. Da wurde tatsächlich so ein LG G4 an eine Drohne angebracht und die ist dann überall hin rumgeflogen und so weiter und hat da wunderbare Aufnahmen gemacht. Sehr schön und das soll eben zeigen, wie gut die Kamera eben ist. Ja, sehr toll in Szene gesetzt hier. Ansonsten ganz am Schluss, so wird noch erwähnt, so ein paar Funktionen halt. Ja, Event Pocket hört sich gut an, wo man dann also quasi einzelne Fotos bestimmten Daten zuordnen kann in einem Art Kalender. Das wird auch sicherlich sehr, sehr gut sein. Ja, man kann auch so ein Posing Shot machen, zumindest wenn man so gut das Posing beherrscht wie das nette Mädel, das hier in diesem LG Werbespot das macht. Ja, so ausdrucksstark, wie die das rüberbringt. Ja, wo man so, ja, so aber Entschuldigung, das lacht. Ich schau mir das gerade nochmal an, das ist zu witzig. Das ist fast so gut, wenn ich das mache, so das Posing vor der Kamera. Yeah. Ne? Okay, aber auf jeden Fall, da wird sehr, sehr viel Wert gelegt, sowohl als Selfies als auch auf gute Aufnahmen außerhalb oder mit der Backkamera. Eins gefällt mir gar nicht, echtes Leder können die gleich behalten. Bei mir kommt nichts mit Leder ins Haus, definitiv nicht, ja, auch meine Schuhe sind nicht aus Leder. Zum Glück gibt's noch eins, wo aussieht wie Metall, also drei verschiedene, die aussehen mit Metalloberfläche. Es könnte allerdings auch Plastik sein, das weiß ich jetzt nicht 100%, in Grau, in Weiß und in Silber. Und der Rest ist wohl gefärbtes Leder. Ja. Sieht ziemlich schäbig aus, und totes Tier möchte ich nicht an meinem Handy haben und mir ans Ohr drücken für Deibel. Aber das ist ja auch eine Marktentscheidung. Mal gucken, wie das dann aufgefasst wird, welche Modelle sich davon am meisten verkaufen. Propagiert in dem Video ist jedenfalls dieses mit dem braunen Leder und wird auch schön gezeigt. Ja, echtes Leder, ja, genau. Also momentan würden die mit echt Kunstleder doch viel mehr Leute ansprechen, glaube ich. Naja, egal. Auf jeden Fall, sonst ist nicht viel von dem Handy zu sehen, außer der Oberfläche. Die wiederum gefällt mir allerdings sehr gut. Die sieht schön aus. Und mal sehen, wie LG hier dieses Telefon positioniert auf dem Markt. Das G4 hat jedenfalls doch Potenzial, um hier vielleicht so ein paar Prozent vom Android-Markt noch zu schnappen. Auf der Förderseite sieht das Telefon jedenfalls ziemlich gut aus. Ja, also ich bin da optisch absolut positiv aufgelegt. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt an dem Model da liegt, dass es präsentiert oder nicht. Nein. Nein, so bin ich nicht. Gibt sowieso kaum jemand, der mich optisch interessiert. Gibt nur. Nein, das lassen wir jetzt hier weg. Okay, auf jeden Fall wird das interessant werden. Und das G4, habe ich schon mal die technischen Daten hier vorgelesen. Ja, jetzt habe ich niemanden, der mir das sagen kann. Ja. Was soll das? Ja. Hallo, ne? Nix Community Live Chat, das wird auch mal was, ne? Community Live Chat, ja. Okay, aber falls ihr es noch nicht gemacht habt, hier sind mal ein paar Daten, weiß nicht genau, ob das auch 100% stimmt, denn es ist nicht die normale Quelle, die ich benutze. Also 5,5 Zoll Display, mir ist es jetzt ein bisschen zu klein, aber ich denke, das ist eine gute Größe für die Art von Gerät, es dürfte viele ansprechen. 5,5 Zoll ist ja auch eigentlich ganz praktisch soweit. 2560 Pixel Auflösung, das sind 538 ppi, der Wahnsinn geht weiter, aber okay, wenn man es braucht, sieht jedenfalls aus wie ein Blatt Papier, nicht schlecht. IPS, LCD, Display natürlich, und Gorilla Glass 3 ist drin, oder ist dran. Android 5.1 Lollipop wird geliefert werden. Na, viele werden jetzt warten. Snapdragon 808 ist drin. Oh, ja, leider, leider. So ein 810er wäre doch jetzt gut gewesen da dran, ne? Also, auf jeden Fall ist es ein, maximal 1,8 GHz Cortex A57 und Quad-Core 1,44 GHz A53. Das sind also quasi dann diese Prozessoren da drin. Adreno 418 GPU ist durchaus okay. MicroSD-Karte kann man einstecken bis 128 GB. 32 GB Speicher ist intern vorhanden. 3 GB RAM ist auch okay bei der CPU, denke ich. 16 Megapixel Kamera. Da sind wir ja jetzt gerade bei den Sachen, die jetzt besonders stark propagiert wurden. 16 Megapixel Kamera, 5312 mal 2988 Pixel. Ja, da muss man dann Google Space noch dazu kaufen, um die Fotos in voller Größe abzulegen. Ja. Interessant ist ein Laser-Autofokus. Ja, und eine Phasenerkennung. Außerdem ist eine optische Image-Stabilisierung dabei, Bildstabilisierung und eine Dual-LED zum Blitz. Das Ganze hat eben ein paar besondere Funktionen. Es soll sehr lichtstark sein für ein Handy, was durchaus wichtig ist, denn die meisten Aufnahmen werden halt bei schlechtem Licht gemacht, muss man ganz klar sagen. Und da ist es eigentlich umso wichtiger. Ja. Und außerdem kann man hier zum simultan Video und Bilder machen. Ja. Auch das ist vielleicht für viele interessant. Auch eine HDR-Funktion gibt's. Das Video lässt sich auch nicht lumpen. 2160p mit 30 Frames pro Sekunde. 1080p mit 60 Frames pro Sekunde. Unfassbar, Leute. 2160 P, das ist ja Wahnsinn, ja. Ja. Aber ist auch Wahnsinn am Speicherplatzverbrauch und mit dem Objektiv, glaube ich, ist es auch, irgendwo auch ein bisschen Spielerei, Unsinn. Ja? Kennt ihr schon. Auch bei der Videoaufzeichnung gibt's HDR-Aufnahmen. Wie das funktioniert, das weiß wohl nur LG, aber naja, okay, was soll's. Dann die Front-Facing-Kamera ist 8 Megapixel und kann auch Videos 1080p mit 30 Frames pro Sekunde aufzeichnen. Auch das ist wichtig. Selfies und eigengedrehte Videos. Juhu! Wir kommen! Ja, es hat ja lang genug gedauert. Ja, die Firmen haben so lange gebraucht, bis sie eine vernünftige Selfie-Kamera gemacht haben. Wenn das so weitergeht, sind die Selfies out und dann braucht man das auch nicht mehr. Aber können Selfies überhaupt out werden? Eigentlich nicht, oder? Gibt's ja eigentlich schon seit eh und je. Nur die Art, wie man sie macht, war früher immer unterschiedlich. Ne? Gut. Ansonsten ist alles Standard. Lithium-Ionen-Akku ist 3000 mAh. Wird sich zeigen, wie lang der hält. Ich bin noch etwas skeptisch. Auch die Zeitangabe 10 Stunden Sprechzeit, das bedeutet, wenn man es normal benutzt, muss man schon öfters mal laden. Ja. Nun gut, also es gibt Grau, Weiß, Gold und dann eben auch noch die Lederfarben. Also es hat mich nicht getäuscht. Grau, Weiß und Gold ist ohne Leder. Und wo das Gold sein soll, weiß ich zwar nicht, aber gut. Und erscheint jetzt demnächst. Ja, oder ist schon, glaube ich, schon draußen. April 2014 ist angegeben, also müsste jetzt eigentlich schon verfügbar sein. Ich könnte mal gucken bei einem großen Anbieter. Ja. Sag ich mal schön, gell? Beim großen Anbieter. LG G4, da gucken wir mal. Und da ist es ja. Nein, ist noch bei vorbestellbar. Gut. Hier ist ein Eintrag. Nein, das ist ein anderes. Ja, G4, also vorbestellbar. Noch nicht ausgeliefert hier bei uns. 699 kostet hier die. Ja, was für eine Version? Da gibt es zwei verschiedene Geräte. 699 und 649. Was soll denn das jetzt? Das eine ist vielleicht mit Leder und das andere ist ohne. Haha. Ja, doch, ist in der Tat so. Ich lache mich kaputt. Ja, ist in der Tat so, Leute. Also die Lederversion, die kostet natürlich noch ein Fuffi extra. Ne? Also, ja, und tut es dir am Kopf, das muss auch ein bisschen was extra kosten. Ne? So, jetzt lass aber gut sein. Gut, also LG G4 auf jeden Fall ein Blick wert, wenn es in den Geschäften mal liegt. Ich würde mir das mal angucken. Auch wenn mir jetzt das Display natürlich, wie gesagt, ein bisschen zu klein ist, aber das scheint doch ein ganz gutes Gerät zu sein. Preis, naja. Also ich weiß nicht. Vom Preis her könnte es ruhig doch einen Tacken günstiger sein. Google Now mit Produktalarm. Tja, das ist neu eingeführt worden. Und zwar, wer jetzt hier nach einem Produkt sucht, wo eigentlich, ja, bei dem Google Shopping, das mal kurz erwähnt wurde letztens, wo eigentlich hier bei uns so gut wie überhaupt nichts drin ist. Aber auf jeden Fall soll es für Leute, die viel online kaufen, ja, es soll es hier jetzt Benachrichtigungen geben, wenn ein Produkt, das man sich vorher mal angeguckt hat, ja, im Preis runtergeht. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie das aussieht. Also wenn die jetzt zum Beispiel alles hier vollkleistern würden mit Nachrichten, die also von Sachen, die ich mir angeschaut habe, dann ja, wir hier bräuchte ich allein hier fünf Bildschirmseiten jede Stunde, um mir die Angebote anzusuchen. Also ich glaube, da gibt es dann doch noch ein paar zusätzliche Kriterien, damit nicht so viel eingeblendet wird, ja. Gut, mal schauen, ob das auch für uns überhaupt interessant ist, denn wie immer wird es wahrscheinlich nur für die USA funktionieren. Und da kommt gleich hier, Achtung, mein Jammeralarm. Jetzt müsste eigentlich so eine Verfahren kommen. Oder sowas ähnliches. Spaßend, ne? Naja, auf jeden Fall habe ich wieder Grund zu meckern. Ja, also es gibt jetzt eine neue Funktion, die nennt sich Send Directions. Die kann man direkt in der Google-Suche eingeben, wenn also das Handy verbunden ist quasi. Also, was heißt es verbunden ist? Wenn man das Handy registriert hat, ganz normal eingeloggt ist und auch seinen Google-Account, denselben Google-Account benutzt am Computer, dann kann man zum Beispiel einfach oben in die Google-Suche eingeben, Send Directions. Und dann poppt so eine Box auf im Browser vom Computer, wo man dann quasi den Zielort eingeben kann, etc. Und dann werden diese Informationen ans Handy geschickt und auf dem Handy wird dann eben zum Beispiel die Route berechnet. Dasselbe geht es auch sogar mit Notizen, ja. Note to self beispielsweise, ja, oder send a note. Und dann wird diese Notiz an das Handy geschickt und erscheint eben im Handy. Das ist natürlich super komfortabel, das erspart viel Zeit für Leute, die eh am Computer sitzen, arbeiten und von dort aus dann schnell noch was regeln wollen. Ja. Vor allem auch die Notiz, okay, das brauche ich jetzt auf dem Handy, diesen Link, zack, dann kann man das schnell machen und. Also es ist auf jeden Fall eine super Sache. Die meisten Leute haben sich auch darüber sehr gefreut, aber jetzt kommt's natürlich mal wieder. Funktioniert nicht. Ich weiß nicht, ob es jetzt nur bei meinem Account nicht funktioniert, nicht freigeschaltet ist. Aber in Deutschland scheint es wohl nicht zu funktionieren. Deswegen auch natürlich der Hinweis, man muss es sowieso, damit es überhaupt funktioniert, auf Englisch stellen, google.com benutzen, Und zwar mit google.com/ncr, ja, und dann wird nicht mehr auf die deutsche Seite umgeleitet, sondern bleibt bei google.com und trotzdem funktioniert es nicht. Also offenbar ist da sowas wie eine Abfrage wohl drin, eine Lokalitätsabfrage, wo man dann eben gerade ist. Und wenn man in hier in Good Old Europe ist, ja, dann hat man wieder die A-Karte gezogen, weil Google das offenbar nicht auf die Reihe bekommt. Oder vielleicht die EU bestrafen will, ja, ich weiß nicht genau. Die gehört zwar bestraft und zwar ohne Ende. Aber bitte, ich kann doch nichts dazu, dass die EU so bescheuert ist, ja. Ich will das doch benutzen. Ich will das doch benutzen. Mann, gibt's denn das? Ja. Also es geht nicht, ich habe es tausendmal probiert mit verschiedenen Einstellungen, es geht einfach nicht. Ich habe auch alles nochmal kontrolliert, ob alles richtig eingestellt ist. Nein, es ist alles wunderbar und trotzdem geht es nicht. Ja, so wie ich vermutet habe eben, ist das mal wieder ein großes Problem. Dumm, muss ich sagen, ganz, ganz dumm. Was soll man machen? Da reg ich mich wirklich maßlos darüber auf. Was soll der Mist denn? Was soll dieser elende Dreck? Ja. Ich hasse es wie die Pest. Und da verspielt auch Google seine Sympathien. Ist mir sowas von egal, ob die das, was die für Probleme haben, was die, ob die da rechtliche Probleme haben oder ob die da, was weiß ich, für Probleme damit haben, das einfach freizuschalten. Wenn ich doch google.com benutze, dann könnte doch Google ein Auge zudrücken, das einfach ermöglichen. Das ist doch so schlimm. Ich fühle mich ja schon, als ob ich in China wohne, ja. Das ist ja Mist, sowas. Ja? Und wenn das wieder so ein staged Update ist, da krieg ich doch die Krise, ja. Ich fass es nicht, ja. Wenn es bei jemand von euch geht, ja, mit einem deutschen Account, dann meldet euch mal. Ich bin frustriert, ja. Ich habe alles auf US stehen, alles, ja. Die Sprache, der Ort, die Lokalität, alles, ja. Dann, weil ich bin das ja schon gewohnt von früher. Ich kann mich noch gut an die Zeiten erinnern, dass ich im Play Store gar nichts Vernünftiges angezeigt bekommen habe, wenn ich es nicht auf US-Englisch stehen habe. Seitdem habe ich das immer gemacht. Und jetzt reicht offenbar noch nicht mal das. Soll ich mich mit einem VPN einloggen, nur um eine verdammte Nachricht ans Handy zu schicken? Danke, Google. Oh. So. Tüt, ja, mal Alarm zu Ende. Das HTC One M9. Ja, da gibt es momentan keinen Grund zum Jammern. Das kann nämlich nun auch im RAW-Format fotografieren und abspeichern. Genau, ein kleines Software-Update und schon geht's. Und das zeigt mir auch eines. Das würde auch bei anderen Handys gehen, im RAW-Format abzuspeichern. Mensch! Ja? Das kann doch nicht, weil es ist doch nicht so schwer. Einen schönen Patch und schon kann jede Android-Kamera im RAW-Format abspeichern. Ob es sinnvoll ist, ja, das ist natürlich wieder eine andere Frage. Das wird auch wahrscheinlich nur bedingt sinnvoll sein bei der Kamera vom M9. Ja, weil wie viel wirklich mehr an Informationen darüber kommt, das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall wird man nicht komprimiert. Das ist ja schon mal was. Ich habe zwar grundsätzlich schalte ich immer auch alles auf 100% JPEG. Ja, das ist also die sagen wir mal die beste Komprimierung im Sinne von der Qualität her, die man einstellen kann, aber JPEG bleibt JPEG. Würde ich mich freuen, wenn es alleine mal in PNG-Format, ja, PNG, das würde mir ja schon reichen. Im Gegenteil, das hätte sogar noch einen Vorteil. PNG kann man, ist also im Prinzip verlustfrei, ja, und man kann aber hier noch die Größen der Dateien einigermaßen überschauen. Ist zwar viel, viel größer als JPEG, aber bei weitem nicht so groß wie ein RAW-Image. Ja, und das ist ein richtiger Speicherfresser. Da muss man also selbst mal gucken, ob das wirklich notwendig ist. Ja. Zum Vergleich hier in diesem Beitrag, da ist also ein JPEG, das hätte eine Größe von 2,15 Megabyte. Als RAW-File im DNG-Format dann sage und schreibe 38,56 Megabyte für ein Foto. Ja, für ein Foto. Und wie gesagt, mit diesen Handykameras ist dann eben die Frage, wie viel da überhaupt an Vorteil eben ist. Gut, die Kompression ist weg, aber naja. Warum speichert eigentlich so ein Phone, warum kann man das nicht einstellen, dass es einfach im PNG-Format abspeichern soll? Mensch, PNG. Ja? Ich verstehe es nicht. Notfalls könnte man ja auch JPEG 2000 nehmen, wenn die PNG hassen, ja. Das ist auch verlustfrei. Naja. Gut. Was soll's? Wir werden es wohl nie erfahren, warum das so ist. VLC bekommt ein Update oder hat ein Update bekommen und kann jetzt im Hintergrund Videos abspielen. Ja, ich habe mich zuerst gefreut, ah, YouTube-Videos im Hintergrund. Nein, da braucht man immer noch dieses PVStar Plus dafür. Sondern, das ist ja ein ganz einfaches Problem, das geht hier um Videos natürlich lokal. VLC ist ja kein YouTube-Player, sondern ein Player für lokal Videos abzuspielen. Also wenn man da jetzt ein Video zum Beispiel hat, dann kann man das jetzt auch im Hintergrund abspielen. Ja, warum sollte man denn im Hintergrund? Ja, ganz einfach. Zum Beispiel, wenn man Musikvideos hat. Ja, jetzt will man aber unterwegs nicht unbedingt das Video gucken, ja, sondern man will eigentlich nur das Lied hören. Ja, und deswegen gibt's auch dieses PVStar Plus, wo das mit YouTube ermöglicht. Dann startet man das Video, lässt im Hintergrund laufen, der Ton läuft weiter, Display kann man ausschalten, wunderbar. Ja, so ist das. Und das ist eigentlich, denkt man, ja klar, das kann man ja machen. Ja, kann man normalerweise eben nicht machen, sondern dazu braucht man eben speziell angepasste Software und VLC hat jetzt diese Funktion mit integriert und das ist schon mal sehr, sehr schön, finde ich. Ja. Wunderbar, ansonsten gab es natürlich noch weitere Sachen, die geändert wurden. Jetzt gibt es auch, was vorher ein paar Bugs vorhanden waren mit dem Abspielen von TS-Files. Auch das geht jetzt ohne Probleme mit Hardware-Beschleunigung. Außerdem wurden auch einige an den Codecs an einigen gefeilt. Ja. Und übrigens sehr schön, weiß nicht wann das eingeführt wurde, bei welcher Version bei VLC, aber die Musikbibliothek ist jetzt richtig gut. Damit ist eigentlich der interne Musikplayer nicht Google Play Music, weil da greift ja auf die Google Musik Cloud zu. Aber es gibt noch so, wer den noch hat, diesen alten internen Musikplayer. Den kann man also getrost jetzt vergessen, denn VLC kann alles davon übernehmen. Indem es eben hier eine eigene Musikbibliothek hat, scannt sozusagen und dann eben anzeigt und dann auch ganz komfortabel, sofern natürlich die ID3 Tags vorhanden sind, hier zwischen Artist, Albums, Songs, Genres und Playlists unterscheiden kann. M3U Playlists, ja, geht alles. Sieht schön aus, ist toll, hat auch wenn vorhanden, die Cover Graphics mit drin. Und ja, eigentlich wunderbar. Wer gar keine ID3 Tags hat, ja, der wird sich auch freuen, denn man kann einfach hier in den Folders herumwandern, also einfach über die Ordner gehen, die auf der SD-Karte beispielsweise sind, ja, direkt drauf und dann wird das Ganze abgespielt. Übrigens auch interessant, auch FLAC-Files werden anstandslos und gut abgespielt. Ja. Da braucht man also keine Bedenken zu haben. Ne? Sehr schön. Also, so sieht das aus. VLC ist ziemlich schnell erwachsen geworden auf Android, muss man sagen. Am Anfang war ich extrem skeptisch und habe mich auch schon ein bisschen geärgert, warum das so lange gedauert hat. Am Anfang war auch die App, die dann erschienen ist, eine Katastrophe. Aber innerhalb von kurzer Zeit kam Update nach Update. Unglaublich, ja. So schnelle Updates habe ich noch nie gesehen. Und ist jetzt auf einmal eine richtig gute Multimedia-App für Musik zu spielen, inklusive Musikbibliothek, für Videos zu spielen. Unfassbar. Fällt mir ausgezeichnet. Allerdings ist natürlich jetzt die Frage, braucht man es heutzutage noch? Ja, das ist natürlich wirklich, wo doch alles auf YouTube gespeichert ist. Ne? Naja. Gut, ein Spiel, was ich immer gern hab, sind solche Crossovers, ja, bei Spielen. Und hier ist jetzt ein Spiel, das hat so ein komisches Crossover. Zumindest mal von den Themen her, vom Spielprinzip her nicht, aber da habe ich gedacht, das ist doch ein Druckfehler, das kann doch nicht sein. Es ist aber tatsächlich so. Galaga Tekken Edition. So, und was jetzt? Galaga? Ja, ihr könnt schon das bessere Space Invaders, ja, mit Tekken unter ein Dach bringen kann. Tja, das ist eine gute Frage. Naja, man nimmt die Charaktere aus Tekken und lässt die Stadt den kleinen Ufos, ja, herunter sausen. Natürlich im gewohnten 8-Bit-Stil. Und schon hat man Galaga Tekken. Mhm, ja. Also die Firma kann es ja machen. Die haben hier die Rechte an beiden. und naja, für Nostalgiker, die jetzt beide Spiele mögen, wäre es sicherlich nochmal eine Idee, sich das anzuschauen. Das Ganze ist im Play Store kostenlos zum Installieren vorhanden. So ganz den Sinn sehe ich jetzt noch nicht, aber Galaga und Tekken, aber ja, es ist Galaga und Tekken, was soll man dazu noch sagen, ne? Und ab und zu kommt auch noch ein Pac-Man eingeblendet und ja. Super! Ja. Ja, Samsung Galaxy S6 Edge wurde eine Woche lang jetzt von Talk Android im Alltagstest unter die Lupe genommen und damit sind viele Fragen beantwortet, die immer wieder aufgetaucht sind bei diesen Geschichten. Zwar zum Beispiel sinnvoll ist diese abgerundeten Seiten sinnvoll. Ja, da hat wurde jetzt hier festgestellt. Also im Moment lässt es noch zu wünschen übrig, ganz einfach, weil es noch nicht genug Apps gibt, die das auch ausnutzen. Ja. Auf der anderen Seite macht sich dann schon positiv bemerkbar bei den Apps, die schon mitgeliefert werden, also quasi die Möglichkeiten, die da sind, ja, um Sachen einzublenden. Gut, gut, was soll's. Die Themes sind sehr interessant, finde ich. Ja, aber jetzt nichts, was mich jetzt vom Sockel haut, aber vielleicht gibt's bald noch mehr Themes zum Herunterladen, hoffe ich jedenfalls. Dann Akku. Akku ist ja das, was immer am größten gefragt wurde. Ja. Und ich habe da auch immer gesagt, ja Moment mal, es kommt drauf an, wie groß der Stromverbrauch ist. Allein die Aussage mit Milliampere bedeutet nichts Großartiges. Ja. Und genau das ist auch stimmt auch. Ja. Aber das Problem ist, dass eben das Samsung Galaxy S6 nicht besonders stromsparend ist und trotzdem einen 2600 mAh Akku hat. Also das S6S Edge, Entschuldigung, das S6 hat 2550 mAh. So, und das bedeutet, dass der Akku recht schnell leer wird. Ja. Zwar, und das ist auch sehr, sehr interessant, hat der Tester hier bereits nach 6 bis 8 Stunden kein Glück mehr gehabt und das Handy war leer. Und das Cell Standby war unwahrscheinlich hoch vom Energieverbrauch her. Nach einem komplett Reset sah die Sache dann aber anders aus, nach einem Factory Reset, also auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Ja, das ist zwar total nervig, vor allem wenn man viele Apps installiert hat. Aber dann hat er statt 6 bis 8 Stunden tatsächlich 12 bis 14 Stunden bekommen. Also schon mal viel, viel besser. Ja? Ist zwar immer noch nicht so optimal, also das könnte durchaus noch um einiges besser sein, aber da es ja hier der Tester auch massiv genutzt hat, denke ich, geht das zumindest mal in Ordnung. Also wer hier massive Probleme mit dem Edge haben sollte, Werksreset machen und dann kann man Glück haben, dass sich die Laufzeit fast verdoppelt vom S6 Edge. Ja, nicht zu fassen. Also. Gut, also hier könnt ihr noch den Bericht, der ist ziemlich lange und ziemlich detailliert nachlesen bei Talk Android und da ist einiges noch aufgezeichnet. So, Pocket Casts kommt auf Android Auto. Und das ist natürlich gar nicht schlecht, ja, wenn man das, seine Podcasts im Auto direkt bei Android Auto in der Oberfläche im Display vom Auto sehen, hören kann. Wahnsinn, ja, nicht schlecht. Aber bis ihr auf den, in den Genuss kommt, über Android Auto in Deutschland den Uncast zu hören, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Tja, es gibt noch keine Autos mit Android Auto bei uns zu kaufen, auch keine neuen. Und die Nachrüstlösung von Pioneer, tja, da braucht man das geeignete Auto dazu, weil das passt nur in ganz wenige Autos rein. Tja, so viel zu dem Thema. Hab's ja schon mal gesagt, buh. Aber das ist ein grundsätzliches Problem mit den Autofirmen. Aber immerhin, Pocket Cast hat schnell reagiert und sind jetzt meines Wissens nach die ersten, die einen Podcast-Client anbieten, der direkt mit dem Google, mit dem Android Auto zusammenarbeitet. Ja, das ist ja gar nicht mal schlecht. Ja, eine traurige Nachricht für die Note 2 User. Die Leute mit einem Samsung Note 2 werden leider enttäuscht mit dem Android Lollipop Update. Das gibt nämlich keins. Yep. Nachdem es ja erstmal angekündigt war, ist jetzt per Twitter mal wieder, ja, Samsung zurückgerudert und sagt knallhart, dass es kein Lollipop Update geben wird auf dem Note 2. Dann noch die freche Aussage, have a great day. Da könnten einem ja die Zornesröte ins Gesicht steigen, ja. Aber okay. Sieht wohl so aus. Es dauert auch schon viel zu lange. Jetzt ganz offiziell von der Firma, außerhalb von Twitter, gab es noch keine Stellungnahme dazu, aber es sieht hier ganz, ganz schlecht aus. Ich denke, das war's dann mit den Hoffnungen. Wer dann doch Lollipop haben will, müsste auf den Custom ROM zurückgreifen. Gut. Jetzt komme ich mal schnell zu den Communities an. Ich muss mich da ranhalten, sehe ich gerade mal wieder. Mensch, was ist so quatschen kann? Ich habe doch gar nicht so viele Themen hier gehabt. Mensch. und zwar vom Madspike kam noch eine, ja, kam noch eine Nachricht. Und zwar, ach Mann, hier, dieser Mail-Client ist furchtbar. so. Hier gab es noch eine Nachricht wegen Zubehör. Zubehör in den Geschäften, ja. Das ist, habe ich ja schon angesprochen, die Einnahmequelle bei Handys, nicht etwa die Hardware des Gerätes. Und da hat er geschrieben, Preise für Zubehör im Fachmarkt, eine kleine Geschichte von mir, brauchte dringend ein HDMI-Kabel für den Fernseher. Keine Zeit, lange auf eine Bestellung zu warten, weil es noch am selben Tag laufen sollte. Online sollte so ein Kabel um die 2,50 Euro kosten. Na gut, weil es dringend war, hätte ich im Fachmarkt auch 10 Euro bezahlt. Ja. Das Vierfache, muss man sich vorstellen. Rein im Laden und was wollte der haben? 24,95 für das günstigste Kabel. Den Verkäufer darauf hingewiesen, dass es im Online-Store ab 2,50 Euro zu haben ist, antwortete er nur, willkommen in der freien Marktwirtschaft. Naja, was soll man dazu sagen? Habe es natürlich dann online gekauft. Tja, das, ich glaube, der Mann muss sich bestimmt bald einen neuen Job suchen. Nicht, weil er vielleicht so frech war hier, sondern weil, wenn der Markt wirklich 24,95 das günstigste HDMI-Kabel ist, dann wird der wohl bald pleite gehen, der Markt. Immer so. Naja, manche lernen es erst, wenn sie, wenn es schon zu spät ist, dann ist das Gejammer immer groß. Da kann man Bände damit füllen, ja, mit solchen, wer zu spät kommt, denn bestraft das Leben. Ne? gut, Fire TV Sticks gegen Nexus Player. Das war etwas, was ich gefunden habe. Jetzt muss ich gerade mal schauen, hier ist gerade ein falscher Link, das ist ja wunderbar mal wieder. Ach, manchmal muss ich sagen, ist Google Plus auch nicht mehr so 100% zuverlässig. Weil nämlich ständig Links nicht funktionieren zu Artikeln. Ja? Ja, das macht das Verlinken gar nicht mal so einfach mehr. Schade eigentlich. So, Moment, wo ist es? Genau. Der Olaf hat schon am 19. April geschrieben, da ist er nun der Fire TV Stick. Ja. Und ich finde das Teil einfach nur großartig. Ich hatte Prime gerade gekündigt, sodass mich das ganze, das Gerät ganze 7 Euro, in Worten 7, plus neues Prime gekostet hat. YouTube, die ZDF-Mediathek und TuneIn Radio laufen prima, die Bedienung ist super und der Chromecast-Stick hat nun nichts mehr zu tun, was eigentlich schade ist, aber irgendwie war dessen Bedienung auch immer ein wenig umständlich. Hat der Nexus Player da noch eine Chance? Also klar ist, der Fire TV Stick ist natürlich komfortabler als der Chromecast. Ja, das Chromecast-Stick. Das ist einfach so von der Art her bedingt, weil eben das Fire TV kein regelrechter Streaming-Stick im eigentlichen Sinne ist, wie jetzt wieder Chromecast, sondern mehr so ein Fire TV Lite, und da ist es eben anders. Der Nexus Player, das ist wieder was ganz anderes, da ist ja, wie gesagt, da läuft ja ein richtiges Android drauf, ja, und da laufen die Apps auch drauf. Ja, im Chromecast laufen ja so im Prinzip keine Apps, sondern es ist mehr oder minder nur, da nimmt die Befehle vom Handy entgegen und streamt dann die Sachen direkt vom Netz. Ja. Und somit ist das natürlich dann eher jetzt der Nexus Player mit dem Fire TV zu vergleichen. Ja. Und der Fire TV Stick ist eben ein Fire TV Lite. Ja. Der Nexus Player hat sicherlich noch eine andere Chance mit Spielen und so weiter, wie eben das Fire TV. Das wird aber eine harte Konkurrenz. Der Nexus Player an sich selbst ist halt da deutlich unterlegen dem Fire TV, technisch auch. Von daher denke ich, ist das maximal ein Referenzgerät oder ein Gerät, wo man sagt, okay, hier, das so sehen die Grundlagen aus. Interessanter werden dann die Geräte von Razer und Nvidia sein, und die werden dann auch ein Fire TV in die Schranken weisen. Dann hängt's davon ab, was eben an Software zur Verfügung steht, an Zusatzsachen. Da wird sich auch ganz klar die Frage stellen, sind die Dienste dabei, die die Leute nutzen? Ja, für mich ist es zum Beispiel Amazon Prime. Wenn Amazon Prime nicht auf dem Android TV ist, dann war's das. Ja, dann kann ich mit dem Teil sonst nichts anfangen, weil das ist eben diese Sache, wo dann eben geschaut wird. Naja. Gut, auf jeden Fall ist der Fire TV Stick eine super Sache, und ja, auch für den Normalpreis ist es schon super. Die Geschichte, ich glaube 39 Euro kostet er für Prime-Mitglieder, auch wenn man schon Prime hat eben. Das ist phänomenal, das ist super. Ja. Und da kann man dann eben auch mal sagen, ach, ich hole mir mal einen Fire TV Stick und fertig. Ja. So zusätzlich zum Android TV, Razer oder sonst irgendwas. Genau. Okay, so. Jetzt, was gibt's noch? Ja, MyTrax hat ein Update bekommen. Auch sehr interessant, der Metz Bike schreibt, hallo, neues Feature in meiner Lieblings-App, werde mir vor dem Update auf jeden Fall die alte Version sichern. Ja, kann man schon machen, ne? Aber auf jeden Fall jetzt Earth View möglich, das heißt, man kriegt das jetzt schön in 3D angezeigt, ja, also 3D in Form von, man sieht's eben eingeblendet in einer 3D-Darstellung im Handy, war Wahnsinn, coole Geschichte. Und für die Leute, die eben viel joggen oder Radfahren etc., die können sich das da jetzt nochmal, die Touren, super schön anschauen in einer Vogelperspektive. Und das macht auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Laune drauf. Ich habe MyTrax auch jahrelang genutzt, aber ja, habe dann irgendwann gedacht, gut, ich habe keinen Nutzen davon, ich mache das ja nur so. Hab das eigentlich nur gemacht, weil es eben geht. ja, warte halt nicht. Ne? Genau. Gut, also hier, MyTrax hat ein schönes Update. Wer das nutzt, kann sich jetzt freuen. Und wer ganz skeptisch ist, der kann natürlich auch vorher noch ein Backup machen, damit es funktioniert. Wenn es mal nicht klappt. So, App der Woche, Plunder Pirates. Ja. Ich habe es letzte Woche schon angesprochen, Plunder Pirates hat mir auf Anhieb eigentlich gut gefallen, war aber letzte Woche noch nicht dazu gekommen zu spielen. Also zu dem Zeitpunkt hatte ich nur Videos und Screenshots gesehen, und jetzt ist das mittlerweile ein bisschen anders, und das Spiel ist richtig genial, hat mich sofort in den Bann gezogen. Schade ist, dass man immer so lange warten muss, aber das ist natürlich von dem Charakter her ganz klar. Die App ist kostenlos, Built-in oder In-App-Käufe, ja, darauf basiert die Strategie der Firma natürlich. Deswegen ist es so, entweder man kommt schnell voran und gibt einen Haufen Geld dafür aus, oder man ist ein gemächlicher Typ und sagt, gut, das Spiel ist nicht das Wichtigste auf der Welt, ich habe Zeit, und dann kann man auch hier einfach warten. Ja, manchmal dauert es ziemlich lang, aber das ist man schon von vielen Spielen gewöhnt hier in diesem Genre. Interessant ist, dass dieses Spiel ein Multiplayer-Spiel ist. Das heißt, die eigene Insel kann von anderen angegriffen werden, beziehungsweise man kann auch selbst andere angreifen, ja, um damit dann hier gewaltig an Schlachtpunkte, Battle Points und EP zu kommen. Man kann auch dann eben seine Insel erweitern mit immer mehr Sachen, mit mehr Gebäuden, mit mehr Speicher für Gold und Grog, das man natürlich auch brauen bzw. fördern muss. Dann brauchen wir da wieder die entsprechenden Sachen dazu oder Gebäude dazu. Da muss man natürlich seine Crew trainieren und erstellen oder requirieren in der Taverne. Das Ganze mit dem Pirates Flair ist natürlich super. Habe ich letzte Woche auch schon gesagt, ist ganz toll gewählt, dieses Thema, und passt genial dazu. Die Quests am Anfang kann man relativ leicht machen, dann wird es allerdings immer schwerer natürlich. Anfang hat man eigentlich mit diesen Diamanten keine große Not, sage ich mal. Da kriegt man großzügig schon mal kostenlos einen Haufen Diamanten. Später hinaus wird es dann aber sehr, sehr knapp werden, und dann ist eben der Zeitpunkt gekommen, wo man eben zum Beispiel auf eine bestimmte Aktion auch mal eine Stunde, zwei, drei Stunden warten muss. Ja, je nachdem, was es für eine Aktion ist. Bei manchen sind es auch nur eine Minute oder 10 Minuten. Ja. Oder man kauft sich eben Diamanten und verkürzt dann eben diese Zeit mit einem Klick, und weg sind die Diamanten und das Geld. Ist nicht billig, aber wer ein geduldiger Mensch ist wie ich, ja, und der braucht das natürlich nicht und wartet ganz einfach. Man kann das ganze Spiel auch spielen, ohne auch nur einen Cent auszugeben. Ja, das werde ich auch tun. Bei Cityville hat es leider nichts gebracht. Jetzt hat Zynga das Spiel eingestellt, wie ich in der Rios Wochensicht schon gesagt habe. Tja, wenn dann alle Leute eben nichts zahlen, dann wird das Spiel eingestellt. Ja. Aber hier sieht's doch schon mal gut aus. Ich weiß nicht, ob das Spiel irgendwann angestellt wird. Ich hoffe nicht, ja. Bei Cityville habe ich jetzt 4 Jahre gespielt und jetzt ist die Stadt weg. Ich hoffe, sowas passiert mir hier nicht bei Plunder Pirates. Ja. Wobei ich nicht weiß, ob das wirklich jetzt so langzeitfesselnd ist. Aber die Grafik ist super genial. Sowas von flüssig. Gut, ich meine, ich habe zwar ein 8-Core-Gerät, aber wenn ich mal sehe, was ein 8-Kern-Prozessor, was hier dieses Gerät bei manchen Apps zu schlucken hat, ja, wo Ruckelorgien an der Tagesordnung sind, und dann das hier, reinzoomen, rauszoomen, drehen, ohne Ruckler, Wahnsinn, ja, die Grafik ist schön, sogar nachts beleuchtet mit Lichter und so, wunderbar, da gibt's überhaupt nichts dran zu mäkeln, das ist nur das Tüpfelchen auf dem i, ansonsten ist natürlich das Spielprinzip das Wichtigste, und auch das macht sehr, sehr viel Laune. Selbst wenn man so Aufbausimulationen nicht gerne hat, das Spiel ist so eine Mischung zwischen Aufbausimulation und eben Fun-Action. Ne? Von daher hält sich alles so die Waagschale. Und deswegen muss ich sagen, macht es auch den Leuten Spaß, die normalerweise mit diesem Genre nichts am Hut haben. Ja? Ja, also ich find's sehr, sehr schön. Man hat verschiedene Charaktere, die es immer wieder weitergeht. Also hier hat man am Anfang nur ein einzige Art von Crewmember sozusagen. Dann kriegt man schnell eine zweite Art. Die dritte Art dauert auch nicht so lange. Ja, das ist so ein riesen Koloss, der alles niederwalzt. dann geht's auch weiter. Es gibt immer mehr Spezialeinheiten dann, wenn man so will, ja, Spezialpiraten, ne, die dann eben möglichst effektiv den Gegner in die Knie zwingen. Man kann eben gegen Computergegner spielen. Da gibt's auch Quests dafür. Da muss man solche Inseln erobern. Da fällt dann auch immer sehr viel Gold ab. Also wenn man einmal eine Insel erobert hat, dann kriegt man dann regelmäßig jede Menge Gold davon. Dann kann man eben sich auch in die Schlacht begeben mit normalen Spielern. Und gleichzeitig muss man zu Hause auf die Verteidigung achten, denn wie gesagt, man kann jederzeit angegriffen werden und deswegen ist es wichtig, dass man auch gute Abwehrmaßnahmen hat, wenn die Stadt nicht generell immer platt gemacht werden soll. Ja. Übrigens, keine Angst, also platt machen, das heißt, es ist nicht alles weg, was ihr gemacht habt, sondern ihr kriegt einfach Battle Points abgezogen. Ja, die Stadt selbst ist noch nach wie vor vorhanden. Ja. Auch wenn die natürlich im Spiel bei dem anderen komplett zerstört wurde, keine Angst, eure Stadt ist dann nicht komplett zerstört. Gut, also Plunder Pirates, auf jeden Fall App der Woche. Hat die meiste Zeit am Android-Gerät diese Woche bei mir verbracht, deswegen auch ja, ziemlich gerechtfertigt, denke ich. Gut, damit sind wir am Ende vom Uncast für diese Woche. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Informationen habt, nur her damit. Google Plus, Uncast Community bei Google Plus, leicht zu finden. Oder ihr geht auf die Seite, da findet ihr die ganzen Links und Informationen zu der Sendung. Das ist uncast.thenetcast.com, uncast.thenetcast.com. Bitte immer an die Mehrzahl denken, ja, thenetcasts.com, sonst landet ihr irgendwo anders dann. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!